Zwar unterwarf sich das Hohenzollernhaus nicht, schwer aber lastet seine Schuld auf dem deutschen Volke, weil es sich mit seinen Todfeinden eingelassen hatte. Die Macht des Jesuitenordens war trotz allem keine gefestigte. Sie war innerlich hohl. Wo er herrschte, waren die Völker verwahrlost oder abgestumpft, ihre Wirtschaft verfiel. Aber schließlich war das Blut der katholischen Völker und ihrer Fürstenfamilien nicht zu unterdrücken gewesen. Ihr natürlicher Lebenswille regte sich gegen die Zwangsherrschaft der Jesuiten. Auch hatten sie im englischen Volke, das ihr Wirken in England nicht vergessen konnte, und im jüdischen Volke erbitterte Feinde. Diesem waren sie wegen des ähnlichen Zieles ein Widerpart geworden. Beide boten die 1717 reformierte Freimaurerei gegen sie auf und sandten sie auf das Festland Europas, um nach einem Sieg über den Jesuitenorden und durch Umsturz ihre eigenen Weltherrschaftsziele durchzusetzen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts stand, wie ich schon dargetan habe, alle Welt gegen den Orden. Er wurde von seiner Höhe der Macht plötzlich herabgestürzt. Es war ein einzelner Mann, der hierzu den Anstoß gab, der Marquis Pombal in Portugal. Portugal war schon lange von seiner Höhe herabgeglitten. Es war vollständig in die Hand der Jesuiten und Englands gekommen. Marquis von Pombal wollte sein Land befreien und führte dies zielsicher und folgerichtig durch. Es fehlt hier der Raum, den Weg zu verfolgen, den Marquis Pombal ging, um die Portugiesen der Freiheit entgegenzuführen. Er benutzte einen äußeren Anlass, um mit spanischen Truppen gemeinsam den Jesuitenstaat Paraguay in langen Kämpfen zu vernichten. Im Jahre 1757 stellte er die Beichtväter der königlichen Familie unter Aufsicht. 1758 musste Papst Benedikt XIV. Den Jesuitenwirtschaftsbetriebe des Ordens in Portugal und seinen Kolonien untersagen, ebenso dem Orden die Erlaubnis nehmen, daselbst Beichte zu hören. Papst Benedikt XIV. Hatte damit gegen die Gerechtsame des Ordens verstoßen und starb gleich darauf. Auch König Josef I. von Portugal sollte sterben. Es galt, Schrecken unter den Mächtigen dieser Erde zu verbreiten, um sie dadurch von feindseligen Handlungen gegen den Orden abzuhalten. Der Mordanschlag auf den König schlug fehl. Marquis von Pombal forderte nun von dem neuen Papste, Clemens XIII., 1759 eine Reform des Ordens und seine Entfernung aus Portugal. Papst Clemens spielte ein gefährliches Doppelspiel. Nach außen hin gab er Pombal recht, die Jesuiten vertröstete er heimlich. Der plötzliche Tod Benedikt XIV. Und der Mordanschlag auf den König Josef hatten ihn vorsichtig gemacht, wie einst Heinrich IV. Von Frankreich. Nun griff Pombal selbst zu. Er ließ die Jesuiten aus Portugal und seinem weiten Kolonialgebiet auf Schiffe packen und sie in Civitavecchia in endlosen Scharen ans Land setzen. Jetzt ermannten sich auch andere Herrscher, gegen die Jesuiten vorzugehen. Es folgte Karl III. Von Spanien. Im August 1767 ließ er die Jesuiten seines Königsreichs und seiner Kolonien ebenfalls in Civitavecchia ausfrachten. Es gab jetzt aber im Kirchenstaat so viele Jesuiten, dass der Papst Clemens XIII. Von Frankreich die Erlaubnis erbat und erhielt, sie nach Korsika abzuschieben. Alsbald wurden sie auch aus Neapel und Sizilien vertrieben. Der Papst Clemens XIII. Wagte nicht, gegen die Herrscher einzuschreiten. Als der Herzog von Parma sich erkühnte, die Jesuiten aus seinem kleinen Lande zu vertreiben, drohte ihm Papst Clemens XIII. Mit dem Bann. In Frankreich waren sie so verhasst geworden, dass auch hier ihre Ausweisung erfolgte. Nirgends rührte sich in den Völkern auch nur ein Finger für die verhassten Schwarzröcke, und als Clemens XIV. Im Jahre 1773 den Orden auf das Drängen der Kirche und der Fürsten auflöste, atmete die katholische Welt tief erleichtert auf. Aber doch war die Auflösung für die profane Welt nur eine Polizeimaßnahme. Die Völker in ihrer Gesamtheit erfuhren wohl diese Tatsache, aber über die ständigen Verbrechen des Ordens, über das Wesen der Leichname Loyolas und über die Gotteslästerungen des Jesuitengenerals erfuhren sie nichts. Der Orden war verboten, aber ganz abgesehen davon, dass er in Preußen und Russland Zufluchtsstätten erhielt, durchaus nicht vernichtet. Seine 20.000 Ordensmitglieder, der Redemptoristenorden und die große Schar der von ihm erzogenen Weltgeistlichen und seine Kongregationen standen ihm nach wie vor zur Verfügung. Sein Schicksal hatte ihn gelehrt, dass er sich weder auf die absoluten Fürsten noch auf den Papst fest verlassen konnte. Von diesen beiden unzuverlässigen Gruppen war der Papst ihm unentbehrlich, denn ohne die römische Kirche war er nichts. Die Fürsten aber konnten verschwinden. Ging es nicht mit ihnen, so ging es gegen sie. Er kannte die Ziele des jüdischen Volkes und der Freimaurerei, das Papsttum zu schwächen, die Könige zu stürzen und ihr Streben durch planmäßig herbeigeführten Umsturz sich Macht zu verschaffen. Er war sich über die Gesinnung der Juden und Freimaurer ihm gegenüber keineswegs im Unklaren. Er erkannte aber, dass der Weg, den sie eingeschlagen hatten, in einem seiner Nahziele auch dem Orden nützlich werden konnte und zögerte nicht, das jüdische Volk, das ihn einst hatte ausnützen wollen, und die Freimaurerei, wie er es schon im 17. Jahrhundert in England versucht hatte, für seine Zwecke zu gebrauchen. Wieder beabsichtigte er, die Freimaurerei durch Hochgrade in seinen Dienst zu stellen. Mit der strikten Observanz gelang ihm das nicht völlig. Dagegen erreichte er in dem Illuminatenorden, der gleich nach Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773, im Jahre 1774 von Professor Weishaupt in Ingolstadt gegründet wurde, voll sein Ziel. 1782 bereits wurde der Orden als freimaurerische Großmacht anerkannt und übte bald die Herrschaft über alle Logensysteme des Festlands Europas aus. Der Jesuitenorden blieb auch weiter in der Freimaurerei. Die 33 Grade des alten und angenommenen schottischen Ritus, der später den Illuminatenorden ablöste, entsprechen ganz dem Symbol des jesuitischen Wappens. Von dem Mittelpunkt, den die jesuitischen Buchstaben JHS bilden, gehen 32 Strahlen aus, den 32 Graden vergleichbar. Der Mittelpunkt ist der 33.